Dies sind unsere Schlagzeilen. Seniorenbeirat hofft auf mehr Bürgerbeteiligung, Einbruch in Tierarztpraxis und Hoya und Nienburg spielen auswärts. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Die angespannte Situation auf dem Nienburger Wohnungsmarkt beschäftigte auf einer gemeinsamen Sitzung die grünen Politikerinnen und Politiker des Ortsverbands Nienburg und der Stadtratsfraktion. Im Vordergrund standen dabei die fachliche Analyse der aktuellen Situation und die absehbare Entwicklung von bezahlbarem Wohnraum in der Stadt. Gerade für einkommensschwache Menschen sei die Sicherung eines festen Wohnsitzes derzeit ein Problem, welches sich nun in Zukunft ändern soll. Der Seniorenbeirat der Stadt Nienburg hofft auf mehr Bürgerbeteiligung. Das Gremium ist seit einem halben Jahr aktiv und hat bereits erste Sitzungen abgehalten. Rückmeldungen aus der Bevölkerung gab es bislang aber kaum, so Beiratsvorsitzende Rosel Wandmacher. Wir machen ja auch öffentliche Sitzungen und hoffen ja auch immer, dass mal jemand dazukommt. Aber das ist bisher ja auch noch nicht gewesen. Wir warten noch darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger an uns herantreten und sagen, das möchten wir, das wünschen wir. Und wir werden auch am 4. Juni ist ja die Seniorenmesse und dann sind wir ja auch ansprechbar und dann werden wir auch mal horchen, was denn die Älteren überhaupt möchten in der Stadt. In der Nacht zum Donnerstag kam es zu einem Einbruch in die Tierarztpraxis in der Zellerstraße in Nienburg. Die Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und stiegen dadurch ein. Die gesamte Praxis wurde augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht. Letztlich entwendeten die Diebe zwei Spendendosen mit Bargeld. Die Polizei Nienburg hofft auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Basketball-Bezirksliga müssen am Wochenende sowohl die Hoya Dukes als auch der TKW Nienburg auswärts ran. Für die Grafenstädter geht es zu den Hannover Dragons. Diese stehen in der Tabelle direkt vor Hoya auf dem 5. Rang. Für den momentan Viertplatzierten aus Nienburg geht es nach Lute. Ein Sieg gegen die Wunsdorfer ist für den TKW nahezu eine Pflichtaufgabe. Lute ist aktuell Tabellenletzter. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.